dass ich zu ihm sprechen kann. Ich möchte deshalb kurz die Anfrage von Kreisleiter Bormann von vorhin beantworten, dass ich selbstverständlich jederzeit einer Aufforderung von Ihnen wieder Folgen leisten werde, weil ich aufs Tiefste davon überzeugt bin, wie eng die Säulen dieses Staates zusammenstehen müssen. Wie der Engländer uns 39 im Krieg erklärte, war es klar, dass wir einen Seekrieg am Bein hatten, mit der größten Seemacht. Seekriege sind Wirtschaftskriege und Wirtschaftskriege wirken nur langsam. Wir mussten uns, was wir auch getan haben, also auf einen ganz langen Krieg einstellen. Seekrieg heißt Kampf gegen die Seeverbindung des Gegners. Weiter nichts. Dieser Kampf kann in zwei Formen geschehen. Einmal durch eine Seemacht gegen eine andere Seemacht, das heißt durch Überwasserstreitkräfte. Durch Vernichten dieser Überwasserstreitkräfte, dass damit dem Geschlagenen oder dem Sieger die Seeverbindung des Geschlagenen in den Schoß fallen. Oder durch unmittelbaren Angriff auf die Seeverbindung. Wir sind nie in der Lage, Seemacht gegen Seemacht anzukämpfen, weil wir mit unseren Schiffen nicht konkurrieren können gegen die Großzahl der Schiffe der anderen. Weil auch zur Seemacht Stützpunkte gehört und wir aus unserer Ecke hier hinten nicht auch mit vielen Schiffen eine Seemacht sein können. Das gegebene Mittel war daher für uns, das Kampfmittel zur See anzuwenden, mit dem ich nun nicht erst mich mit der feindlichen Seemacht, also sprich über Wasserherrschaft, auseinandersetzen muss, sondern dass in der Lage ist, sich in die Räume, wo der andere die Seeherrschaft hat, einzufiltrieren, einzubringen, ohne sich mit dieser Seemacht, dass das Ziel hat, auseinandersetzen zu müssen. Das ist U-Boot. Wir sind in den Krieg mit einer ganz kleinen Ursache hineingetreten, nachdem der Engländer ja in richtiger Erkenntnis, was kann ja mal vom Deutschen wieder gefährlich werden, ausgesprochen und allein das U-Boot verboten hatte, im Schanzvertrag von Versailles 18. Wir haben dann ab Kriegsbeginn eine ganz große U-Boot-Sache gebaut, die natürlich Zeit braucht, um anzulaufen. Wir haben das getan, obwohl der Engländer durch seine Propaganda jahrelang, nachdem ihm die Abschaffung des U-Boots auf allen Abrüstungskonferenzen, zum Beispiel in Washington und mit den Franzosen, nicht gelungen war, obwohl der Engländer allen Nationen dieses U-Boot verekelt hat, indem es erklärt hat, es ist eine überholte Waffe, ich habe Gegenmittel und so weiter. Einen Dreck hat er gehabt. Er hat eine riesen Propaganda gemacht und eine psychologische Beeinflussung des Mächtigen, die ihm bei vielen Nationen gelungen ist. Leider auch bei vielen Fachleuten bei uns. Wir haben dann uns fragen müssen, wie wird der U-Boot-Krieg im kommenden Krieg aussehen? Der Engländer hat ein Rezept gehabt vom Jahre 18, das war der Geleitzug. Bei seiner konservativen Einstellung, bei seiner gewissen Schwerfälligkeit oder angelsächsischen Sturheit, war vorauszusehen, dass er wieder diesen Weg gehen würde. Zumal er eben in Rom da langsame Schiffe hatte, die er gar nicht allein über See fahren lassen konnte. Wir haben natürlich die Rudertaktik entwickelt und haben die dann angewandt. Also, unser Angriff musste sich nach dem richten, wie der Gegner über See fahren würde. Es sieht nun und hat im Kriege und jetzt besonders draußen so aus. Der ganze Ozean ist leer. Er bringt dann ganz große Geleitzüge von vielleicht 60 Schiffen über das Meer, von Amerika rüber nach England, beziehungsweise jetzt nach Gibraltar zu oder von England weiter nach Süden. Und diese Schiffe, diese Geleitzüge, wählen mal einen Weg der Rat hier hochgeht über Grönland, hier runter, und dann geht vielleicht der nächste Mal in diesem Raum. Das ist eine absolute Leere des Ozeans. Sie können 8 Wochen, Sie können 3 Monate hier zur See fahren und treffen keinen Schwanz. Wenn es Ihnen nicht gelingt, zufällig einen solchen Leib zu erfassen. Und damit komme ich zum ersten Problem des U-Boot-Krieges. Das ist das Finden. Das U-Boot ist niedrig und langsam. Es sieht also die ganze Welt aus der Froschperspektive. Es ist für das U-Boot ungeheuer schwer, für einen Rudel, nun einen solchen Geleitzug aufzuspüren. Ich muss damit aufzeigen, das größte Loch des Seekrieges, was wir haben, das ist das Fehlen an Aufklärung. Wir sind jetzt entschlossen und bestrebt, dieses Loch, diese Lücke, man kann im 20. Jahrhundert auch im Seekrieg nicht über die Anwesenheit von Flugzeugen hinweggehen, das Mittel der Flugzeuge als Aufklärung, dieses Mittel mit allen Mitteln zu schließen. Wir streben also an, auch für den Seekrieg eine weitreichende Luftwaffe, um den U-Booten die Aufklärung zu geben, zu schaffen. Das Bild ist also so, um überhaupt was zu finden, wird ein solcher Streifen gebildet. Der Streifen wird aufgestellt nach Riecher. Ist der Riecher des BDU also von mir falsch, dann stehe ich in Lee und finde nichts. Habe ich Glück, habe ich was. Ich habe in den letzten 8 Tagen habe ich scheußliche Tage verlebt, weil ich mich hierher gestellt hatte mit einem richtigen Riecher, dann aber durch taktischen Kummer, den ich dabei hatte, nicht zum Schlagen gekommen bin. Man sieht also, wie die Lücken im U-Boot-Krieg, zu diesem Sommer komme ich, das ist ein Sonderfall gleich, dadurch entstehen, dass ich nichts finde, dass ich in den Riesenräumen stehe und vielleicht den einen Geleitzug mir erwartet, stattdessen läuft er aber hier unten rum. Ich habe hier mal einige Orte eingenagelt, um die Räume etwas zu charakterisieren. Hier ist London, hier ist Rom, hier ist Budapest, hier ist Scharfe und hier ist Mali. Also solche Räume sind das. Und das ist etwa der Horizont eines U-Bootes bei gutem Wetter über Wasser. Also das Problem des Findens muss unter allen Dingen, unter allen Umständen mit größter Beschleunigung durch eine weitreichende Luftwaffe von uns geschlossen werden. Jetzt komme ich zum Kämpfen. Wie sieht der Kampf des U-Boots dabei aus? Es ist so, dass ein solcher Geleitzug, hier ist ein solcher Geleitzug eingemalt. Der ist umgeben, hier sind die Schiffe eingemalt, ich weiß nicht, ob es zu erkennen ist, von einer Nahsicherung von Zerstörern. Er hat um sich herum eine Fernsicherung von Zerstörern. Diese Fernsicherung ist 15 bis 25 Meilen, Seemeilen weg von diesem Geleitzug. Er hat dann eine Nahsicherung von Flugzeugen, von einem Flugzeugträger, der beim Geleitzug steht, und hat dann entweder auch von einem Träger, durch Trägerflugzeuge oder durch weitreichende 4-motorige Landflugzeuge eine Fernsicherung in den Geleitzug. Kommt ein U-Boot also in die Nähe dieses Geleitzugs, so sieht er von dem Geleitzug nichts, sondern er stößt erstmal auf die Fernsicherung, gelingt es ihm da durchzukommen, kommt auf die Fernzerstörersicherung, also von Wasserstreitkräften, und muss erst dann sich zu dem Geleitzug durchzuboxen. Es ist nun Aufgabe des U-Bootes, mit allen Mitteln nach vorne zu kommen. Denn er muss ja bei seinem Angriff, seinem Torpedoangriff, vorlich zu dem Geleitzug stehen. Er muss also in dem Raum, in dem der Geleitzug steht, und hier ist das U-Boot, versuchen, durch die Sicherung oder außerhalb der Sicherung nach vorne zu kommen. Er muss also oben bleiben und er muss dabei kämpfen gegen die Flugzeuge und muss kämpfen gegen die Zerstörer, die nun von den Flugzeugen rangeholt, aus der Fernsicherung rausstoßen, auf das U-Boot zu. Also bevor er am Objekt selber ist, muss er sich mit der Sicherung des Geleitzugs auseinandersetzen. Ich will eine solche solchen Kampf mal erläutern, an dieser geleisteten Schlacht. Die letzten, die wir geschlagen haben, am September, 20. bis 23. September. Es ist so gewesen, dass wir in einem solchen Streifen zustellten, um überhaupt was zu finden. Wir haben dann den Geleitzug, den wir haben wollten, tatsächlich gekriegt, und zwar morgens um 4 Uhr, am Sonntag früh um 4 Uhr, am 20. war das. Dann sind die Boote angesetzt worden, die in diesem Streifen standen, und haben sich nun mit der Luft, der feindlichen Luftsicherung, die hier rumsteht, nach vorne zu boxen versucht. Mein Ziel ist gewesen, massiert in derselben ersten Nacht vor vorne zu stehen und nun schlagartig durch die gesamte Gruppe den Geleit zu erfallen zu können. Ich habe das Ziel nicht erreicht. Ich bin am Nachmittag schon gescheitert, wo ich die Parole ausgabe, jetzt bleibt jeder oben, trotz stärkster Luftsicherung. Insofern eingefallen, als die meisten U-Boote noch nicht ran waren und die wenigen nun ran waren, die ganze Last des Kampfes gegen die Luft zu tragen hatten, sind wir sofort kaputt geschlagen worden. Die Lehre daraus, oder die Folgerung, oder der Beweis, was ich vorhin sagte, es ist an sich schon ein Unsinn, U-Boote, die Kampfinstrumente sind und schlagartig geschlossen kämpfen sollen, so auseinanderzuziehen. Das muss ich aber tun, weil ich keine Aufklärung habe. Wenn ich eigene Aufklärung habe, nachher eine Luftaufklärung, dann stelle ich den U-Boot in Gruppen auf und die Luft sucht mir den Leitzug. Und ich operiere dann aufgrund der Luftwelle. Also wenn ich kämpfen will, ziehe ich mich nicht mehr vorher wie ein Wahnsinniger auseinander und komme dann natürlich, erreiche durch die Flügelboote meine Massierung zu stehen. Es ist mir dann in der Nacht noch gelungen ranzukommen und ich habe dann erst mich mit der Sicherung auseinandersetzen müssen. Und habe hierbei diese Booten sind Zerstörer, die Zerstörer geknackt, versenkt. Diese Dinger. Dabei hatten die meisten der Boote überhaupt den Geleitzug nicht gesehen, weil der Geleitzug, der Kern der Nuss, hier ganz drinnen stand. Nur eins oder zwei Boote, die morgen zufällig nach vorne standen und bereits drei Schiffe rausschießen konnten, die hatten gewusst, wo steht der Geleitzug. Alle anderen waren noch offen. Nachdem die Zerstörer weg waren, musste mir eigentlich der Geleitzug nun als reife Frucht in den Schoß fallen. Da war aber lieber leider der liebe Gott wieder mal ein Engländer und es kam Nebel. Und zwar aus, hier ist der Nebel. Weg, der Geleitzug war verschwunden. Ich habe mich dann rumgequält, anderthalb Tage. Inzwischen hat der Engländer neue Zerstörer angeholt. Und ich musste nun dieselbe Kampfphase, die ich hier machen musste, musste ich nun in der nächsten Nacht oder übernächsten Nacht, wo es wieder etwas aufklappte, wiederholen, bis ich an den Kern kam. Dann war ich Gott sei Dank an den Kern dran. Es konnte angefangen werden mit Dampferknacken, dann setzte der Nebel wieder ein. Ich wollte das mal darstellen, weil es eben vielleicht für uns schwer vorstellbar zwei Momente gibt für den U-Boot-Krieg. Das ist die ungeheure Weite und Leere des Raums. Eine unermessliche Weite und Leere. Die Schwierigkeit des Findens. Und zweitens, weil es das Rankommen an die Dampfer keine einfache Sache ist, sondern erst Räume des Schutzes überbrückt werden müssen, die etwa 70 bis 100 Kilometer gefahren. Ich brauche also zu einer Geleitzugschlacht Zeit, wie dieses Beispiel zeigt. Diese Sache hat angefangen etwa hier und ist hier zu Ende gewesen. Das ist auch der Grund für mich, wenn mich einer fragt, ja, warum kennst du die Geleitzüge denn nicht hier? Da kommen sie doch gebündelt. Das nutzt mir gar nichts. Denn hier ist die Maus sofort im Loch drin. Da kann ich so höchstens mal am Schwanz fassen. Kann nichts erreichen. Die großen Schläge kann ich nur im freien See auch machen. Wir haben nun, ich weiß nicht, ob die Farben hier kenntlich sind, in den letzten Kriegsjahren in verschiedenen Gebieten gekämpft. Wir haben angefangen in den Raum England, zu einer Zeit, wovon Luft des Gegners noch keine Rede war. Wir haben dann den Kriegseintritt Amerikas ausgenutzt und haben uns nach Amerika rübergegeben, die goldene Nadel. Wir sind dann, als der Rahmen abgeschöpft gewesen ist, bis auf gewisse Stützpunkte, sind wir wieder zum Geleitzugkampf übergegangen und haben im Jahre 42 und Anfang 43 dann im Nordatlantik unsere Geleitzugschläge gemacht. Man sieht immer diese Haufen von Nadeln, das sind die einzelnen Geleitzugsschläge gewesen. Es ist eine erhebliche Tonnage damals von den U-Booten versenkt worden. Mein Kollege, der amerikanische Marineminister Knox, hat noch vor 4 Tagen in Algier gesagt, dass es auf des Messers Schneide mit ihren Nationen gestanden hätte durch den U-Bootskrieg und hat gewarnt, dass man den U-Bootskrieg totsagen möchte. Es ist dann allmählich vom Februar anfangend eine Entwicklung eingetreten, die für uns außerordentlich schmerzlich gewesen ist. Das ist eine Entwicklung, die auf die Überlegenheit der anderen auf dem Hochfrequenzgebiet, dem Punktmessgebiet gelegt hat. Eine Überlegenheit, mit der wir also unendlich unterlegen sind und meiner Ansicht nach auch heute noch sind. Wir haben allmählich festgestellt, dass dem U-Boot das genommen wurde, was seine Stärke ist, nämlich die Unsichtbarkeit. Indem wir geortet wurden, festgestellt wurden und bekämpft werden konnten, bevor wir überhaupt den Gegner gesehen haben. Wir haben in diesem Sommer mit sehr großen Verlusten gekämpft, etwa 40-45% Verlusten. Es ist nicht einfach gewesen, gegen die Gründe, um herauszuklauen, zu sortieren, welche sind die Verlustursachen. Weil wir oft gegen die Verbote weg gewesen sind, ohne dass man eine Ahnung hatte, wie und wo und wann, wodurch. Wir haben aber, Gott sei Dank, dann Dinge, die wir sehr lange vorbereitet haben, forciert fertiggestellt und stehen jetzt mit neuen Waffen da. Wir haben diese Festung dieser neuen Waffen durch die Hilfe von Minister Speer sehr schnell hochgezogen und haben die verschiedenartigsten Dinge an Bord, die gekennzeichnet sind durch Aphrodite oder Zaunkönig, Hagenock, Panzer, wie sie alle heißen. Diese Dinge liegen auf folgenden Gebieten. Erstens mal, wir haben den Gegner genommen, dass er uns nicht zu Orten braucht, sondern durch unsere Ausstrahlung, unser Gerät uns einfach anfliegen kann. Das war der größte Vorteil. Zweitens mal, wir haben Empfangsgeräte den Booten gegeben, dass sie merken, wenn sie geortet werden. Dass sie also in der Lage sind, zu tauchen, beziehungsweise sich kampfmäßig entsprechend zu benehmen. Drittens mal, wir haben den Booten eine Flaramierung gegeben und sind laufend dabei, sie zu verstärken, damit das U-Boot in der Lage ist, in diesem harten Kampf auch über Wasser zu bleiben und sich mit dem Atlantik dieser viermotorigen Bomber, die sehr starke Kanonen an Bord haben, Bordwaffen haben, zu erwehren. Auf diesem Gebiet haben wir noch nicht das erreicht, was wir erreichen müssen. Und es ist leider heute noch so, dass wohl das U-Boot das Flugzeug abschießt, aber das Flugzeug auch noch dazu kommt, seine Bomben fallen zu lassen, dass da meistens das U-Boot und das Flugzeug draufgehen. Also wir müssen im Kaliber hochgehen und in der Lage sein, dann durch einen Treffer, bevor das Flugzeug ausklinken kann, es bereits von oben. Sonst ist dieser harte Kampf in der Luftsicherung, über Wasser zu bleiben, dem U-Boot nicht zuzumuten. Den Hauptvorteil, den wir aber den Booten mitgegeben haben, ist der Zaunkönig. Das ist ein Torpedo, den die Kriegsmarine entwickelt hat. Hinter dessen Geheimnis hoffe ich, der Engländer möglichst spät erst dahinter kommt. Der es mir überhaupt möglich macht, nun zu verlangen vom U-Boot, bleibe oben, trotz der Luft schießt dich nicht rum. Hätte ich den Zaunkönig nicht, also diesen Torpedo, so würde mich das Obenbleiben gegen die Luft gar nicht nutzen. Denn der Zerstörer würde rausstoßen und würde das U-Boot vernichten. Wir sind jetzt aber in der Lage, den Zerstörer vorher zu knacken, bevor er das U-Boot knackt. Man sieht, dass man unter keinen Umständen bei solchen technischen Niederlagen, die wir jetzt in Meyerlippen haben, die Waffen strecken darf. Der Führer hat das Gegenteil getan, wie nur die Pleite in Mai da war. Ich habe im Mai 43 U-Boote verloren. War die Konsequenz, die wir zogen, dass wir das U-Boots-Bauprogramm verdoppelt haben, hochgezogen haben. Das ist eine Zukunftsmusik, das geht nicht auf den Stegreif, sondern der Minister Speer, der wird mit größter Schlagkraft und größter Anarchismus versuchen, so bald wie möglich große U-Boot-Zahlen zu liefern. Über eine Sache müssen wir uns klar sein. Der U-Boot-Krieg bleibt ungeheuer hart, weil eine Sache ich nicht degradieren kann, das ist die Überlegenheit der feindlichen Luftwaffe im ganzen Raum. Es ist ein Vielfaches von dem, was nach Europa fliegen kann, zur Überwachung dieser Gebiete eingesetzt. Es gibt keinen Fleck im Atlantik, wo sie nicht stündlich, täglich und nachts mit feindlicher Luft rechnen müssen, als U-Boot. Es gibt überall. Hier oben, von Island aus, von drüben aus und hier aus, die Langstreckenbomber und hier arbeiten mit Flugzeugträgern. Eine Gegend zum Ergänzen, die günstig war, ist früher im Raum der Azoren gewesen. Heute können sie nicht mehr U-Boote doch durch ein anderes U-Boot versorgen, weil dauernde Träger in dem Raum stehen und sie von Trägerflugzeugen 4, 5 Stück auf einmal angegriffen werden. Das können wir nicht ausrandieren, diese Tatsache. Da werden wir auch nie gegen ankommen. Wir müssen nun vorgreifen für die Zukunft rechnen. Das heißt, wir müssen in vielen Dingen das Ruder rumwerfen. Und diese Dinge vermeiden, wie unser größter Gegner ist, nämlich die Luft. Und das ist der Sinn unseres neuen U-Boot-Programms. Das U-Boot, das wir bisher gehabt haben, war ein ausgezeichnetes Kampfinstrument. Es war klein, es war handlich und beweglich. Denn wir haben den Fehler der anderen Nationen nicht mitgemacht. Die anderen Nationen haben, genauso wie ein Kreuzer immer größer wurde, weil der Gegner einen größeren Kreuzer baute, oder der Zerstörer immer größer wurde, weil der Gegner einen größeren Zerstörer baute, so haben diese Esel immer ein U-Boot immer größer gebaut, weil der Gegner ein größeres U-Boot baute. Und haben ganz vergessen, dass der U-Boot nicht den U-Boot kämpft, wie etwa Kreuzer gegen Kreuzer kämpft, sondern der Sinn und der Erfolg des U-Boot-Kriegs liegt ja darin, dass wir gegen Ungleich kämpfen. Wir kommen in Rüstung nie gegen Angleich gegen Gleich. Hat der andere die materielle Kapazität. Folgendes war es richtig, die U-Boote klein zu halten, die militärisch schädlich und wertvoll zu machen. Wir gewähren im Monat zurzeit 25 U-Boote. Es wird diese Zahl hochgezogen werden und ich hoffe, dass wir eines Tages das Doppelte und Dreifache dastehen. Ich bin der Überzeugung, dass wir dem Engländer einen U-Boot-Krieg eines Tages geben werden, der den Lätzchen bei weitem rettet. Weil die Elemente, die jetzt unsere Gefahren sind, dann ausgeschaltet sind. Bis es soweit ist, das wird der Spätsommer 44 sein, werden wir mit den U-Booten einen sehr harten Kampf kämpfen müssen. Weil wir das U-Boot zwingen müssen, über Wasser sich nach vorne zu bewegen, an den Leipzig heran und sich bei diesem Vormarsch bereits kämpfend mit der Luft und den Zerstörern auseinanderzusetzen, bevor es überhaupt ein Zielobjekt ist. Wir haben aber, wie diese Geleistungsschlacht zeigt, haben wir den U-Boot jetzt die Waffen gegeben, dass es diesen Kampf vorstellt. Wir werden uns unser Bestreben, diese Waffen mit größter Beschleunigung und größten Mitteln zu verbessern. Gegen die Ordnung selber haben wir noch nichts. Es ist ungeheuer schwer, eine Tarnkappe überzuziehen, wenn der weggewischt ist. Wir machen aber andere Dinge. Wir haben dem U-Boot sogenannte Aphroditen mitgegeben. Wir haben diesen für den Seemann angenehmen Namen genommen, die Luftwaffe nennt dieselben Sachen, glaube ich, Düppel. Das sind also Dinge, Aluminiumstreifen, die wir an einem kleinen Kinderluftballon vom U-Boot loslassen und die nun genau das Ortungsecho, die Ortungswand geben, wie das U-Boot selber. Wenn wir also an solchen Geleitzug kämpfen wie hier, dann werden zahlreiche Aphroditen losgelassen und über allen Umständen eine Zersplitterung beim Gehen erreicht. Man sieht, dass man mit solchen kleinen Dingen kein großer Aufwand, was Produktion anbelangt, ist noch eine Kleinigkeit. Mit so kleinen Dingen doch helfen kann. Wir müssen eben in dem harten Kampf also Stein zu Stein legen. Wir bemühen uns auch, das U-Boot wegzuradieren. Das heißt, es schwarz zu machen. Die Ordnungsmöglichkeit ihm zu nehmen. Ich bin entsetzt, wenn ich die ersten Entwürfe sehe. Ich habe aber befohlen, dass diese ersten Entwürfe unter allen Umständen durchgeführt werden. Das sind Riesenkäfige, die man um das U-Boot herumbaut. Es ist möglich, dass aus diesem Riesenkäfig sich doch allmählich was Kleines herauskristallisiert, was für die Seefahrt, für die praktische Seefahrt möglich ist, dass wir die See nachher nicht wegschickt. Den Seekrieg müssen wir unter allen Umständen führen. Was der Seekrieg erreicht hat bisher und was geworden wäre, wenn diese Schiffe nicht umgefallen wären, wie er seine Macht hätte entfalten können, darüber bedarf es keines Wortes. Was der Seekrieg hier bindet, ungeheuer bindet, an Luftstreitkräften, an Zerstörerflotten, an Geleitzugssystems, Organisationsverzögerung, der Beladung, des Rhythmus und so weiter, an ungeheuren Kräften, die gebunden sind, an Flakartillerie und Bedienung und so weiter. Hört der Seekrieg auf für uns. So entsteht beim Angelsachsen unter allen Umständen das Gefühl, dass er den Krieg gewonnen hat. Was hinten im Scharko geschieht, interessiert den Mann in England viel weniger. Der Church hat in seiner letzten Rede noch gesagt, ich habe diesem Hause immer wieder gesagt, dass nach der Gefahr der Landung, der Invasion vom Jahre 40, die erste Gefahr für uns gewesen ist. Also das heißt, wir müssen unter allen Umständen den Seekrieg in größtmöglicher Form auf die Beine kriegen. Das Beste, was wir machen können. Ein Schiff, was wir versenken, ist reines Kriegspotenzial, hundertprozentiges. Das heißt, wir müssen alle Mittel in den Tonnagekrieg hineinstecken. Der Führer geht die Linie, dazu bauen wir das große U-Boot-Bauprogramm. Und wir werden mit diesem neuen Bauprogramm neue Wege geben, dass mit einer Handbewegung dann die bisherige Abwehr, die der Mann in 4 Jahren dieses Krieges aufgebaut hat, der Engländer, weggestreitet. Wir sind noch nicht so weit, meine Herren. Das kommt Ende 44. Bis dahin ist der Kampf ab. Bis dahin werden wir in dem alten Stil weiterkämpfen. Und je mehr U-Boote ich wieder draußen habe, mit einer so einer flöterigen Gruppe kann ich ihn nicht finden, wenn ich keine Aufklärung habe. Je mehr U-Boote ich habe, umso häufiger werden die Geleitzugschlachten wieder werden. Und bei der Schlacht selber bin ich mir nicht bange. Das ist also meine fanatische Absicht, mir da keinen Millimeter vergeben, den Tonnagekrieg mit allen Kräften zu führen, die ich besitze. Dazu wird auch das Schnellboot. Wenn man sieht, wie hier um England herum, das Rote ist der einlaufende Fernverkehr und das Blaue ist der Nachverkehr, der Verteilerverkehr. Eine Fülle von Schiffen rumfahren, da kann ich nicht hin mit U-Booten. Das Wasser ist zu flach, es vermint. Ohne dass wir sie, trotzdem wir küstennahe dagegen sitzen, ohne dass wir sie gravierlich stören können, finde ich die gut. Wir haben bisher im Monat 3 Schnellboote geboren. Das ist nichts, das ist ein Klacks. Das ist gar nichts. Das ersetzt noch nicht mal die Verluste. Wir werden die Schnellbootsproduktion dank Speers Hilfe auf möglichst bald 25 Schnellboote pro Monat hochziehen. Dann bin ich in der Lage, hier auch Krieg zu führen. Wir müssen jeden Stein im Tonnagekrieg zum anderen zu legen. komme bei diesem Punkt nochmal auf die Luftwaffe. Ich habe schon mal gesagt, dass die größte Lücke im Seekrieg haben und gehabt haben, das Fehlen einer Aufklärung ist. Das U-Boot ist ein Kampfinstrument, ist ein Frosch und kann nicht finden. Hätte ich finden können anhand einer Luftwaffe, hätte ich unendlich viel mehr versenken können. Wir müssen diese Lücke möglichst weit füllen und müssen auch mit der Luftwaffe, wie es der Feldmarschall Milchring gesagt hat, was beabsichtigt ist durch einen besonderen Fliegerkorps, auch im Tonnagekrieg helfen. Denn es kommt ein Stein zum anderen. Wir haben im Jahre 1942 haben wir viel mehr versenkt, die U-Boot allein, was der Amerikaner und Engländer hat bauen können. Daher die Ausdrücke von heute, der Leute, stand auf des Netters Schneider. Der Angelsachse hat im Jahre 1943 nach dem März eine große Tonnage aufstocken können, weil wir sehr viel weniger versenkt haben, als er gebaut hat. Er hat außerdem frei bekommen, diesen Weg durchs Mittelmeer, und hat dadurch Tonnage dadurch gespart, dass er nicht nur auf dem Kap der Guten Hoffnung laufen muss. Auch ein Tonnagekurs. Trotzdem ist nach wie vor der Tonnagekrieg für ihn die Hauptsorge, die er hat. Denn seine Ansprüche wachsen ja auch ins Ungeheure. Er sagt heute schon, ich habe praktisch heute nicht mehr Tonnage wie vor einem Jahr, weil meine ganzen Ansprüche größer geworden sind. Und die Ansprüche, die er hat, um diesen Krieg zu führen, wachsen laufend. Der Krieg mit Japan hat dann noch gar nicht angefangen. Wenn der Krieg mit Japan erst anfängt, dann braucht er eine Tonnage, die also ins Vielfache von dem geht, anhand des langen Weges, die er schon ja allein stecken müssen, um diese Ladung nur auf den Inseln und Italien zu machen. Es ist eben die Tonnage für ihn einfach alles. Das nackte Leben und die Entfaltung seiner Macht und die Beendung des Krieges. Und bei diesem Punkt müssen wir anfangen. Allen Mitteln, die wir besitzen. Ich möchte noch ein Wort zu den Schutzaufgaben der Kriegsmarine sagen. Das war eben die Offensivaufgabe. Die Schutzaufgabe, die wir haben, ist der Schutz unserer Küsten. Wir haben 270, sind es glaube ich, Küstenbatterien und rund 500 Flakbatterien, die wir an den Küsten gesetzt haben. Die eine Schutzaufgabe. Aber die andere, außerordentlich gravierende Schutzaufgabe ist, unseren eigenen Nachschubverkehr, unseren eigenen Geleitdienst, der an unseren Küsten von hier oben bis Bordeaux und so weiter läuft, in der Ostsee, an der ganzen norwegischen küstlichen Kanal, in der Biskaya, zu schützen und zu sichern. In diesem Geleitverkehr werden 13 Millionen Tonnen im Jahre eingeführt und ausgeführt. 43% unseres Erzeinfuhrs kommt über See. 80% unseres Nickeleinfuhrs kommt über See. 500.000 Tonnen Fische kommen jährlich über See. Von Holz und anderen Dingen nicht zu reden. Das ist ein Verkehr, der unter keinen Umständen auf das Land verlagert werden kann. Der über See geführt werden muss, der die Voraussetzung dafür ist, dass wir dieses Europa beherrschen und festhalten. Dieser Seeverkehr wird in immer stärker und schärfer Form vom Gegner angegriffen. Und dieser Punkt macht mir die größte Sorge. Weil ich Mittel haben muss, Fahrzeuge, um diesen Seeverkehr zu schützen, der unter keinen Umständen liegen darf. Wir brauchen also neben der aktiven, der offensiven Mittel der Seeverkehrführung, einer großen U-Boot- und Schnellbootswaffe, brauchen wir entsprechende Streitkräfte, die diesen Seeverkehr sichern. Es kommt noch ein anderes dazu. Der Führer hat in seiner Voraussicht im Jahre 40 bereits angefangen, die großen U-Boot-Bunker zu bauen an der Westküste. Hätte der Führer das damals nicht getan, gäbe es heute kein U-Boot mehr. Die Luftangriffe auf unsere großen Atlantikhäfen, wo wir mit den U-Booten drin liegen, sind vollkommen wirkungslos, was den Oberstrich anbelangt, gewesen. Die Städte sind radikal ausradiert. Wer Lorient und Nanterre heute sieht und früher gesehen hat, da ist kein Blumentopf mehr zu verdienen in den Städten. Aber die Oberstadt ist unberührt davon. Es ist kein Oberstadt geschehen. Die dicken Bunker haben es ausgehalten. Er hat also seine Luftangriffe aufgesteckt, wenigstens im Großen, auf diese Plätze. Und ist dazu übergegangen, eine Luftsperre hier hinzulegen, mit zahlreichsten Flugzeugen. Er hat damit Erfolge gehabt. Und Erfolge gehabt in meinen üblen Monaten Mai bis Juli, weil er durch Ordnungsmittel, die wir nicht haben, Zentimeterwellen, die wir noch gar nicht mal hören können, Panoramageräte und so weiter, uns feststellen können, ohne dass wir es ahnen. Dass also das U-Boot nachts über Wasser fahren, plötzlich aus dunkler Nacht bis heiterem Himmel die Bomben auf den Kopf bekam. Auch diese Zone ist ihm für ihn vorbei. Er hat im September kein U-Boot von mir erwischt, mit dem Kai, in diesem Prinzip. Anhand unserer neuen Mittel, Naxos, Hagenuf, neuen Ordnungsschutzmittel, die wir haben. Er hat dann unruhig werden, die Zahl seiner Flugzeuge verdreifacht, die er eingesetzt hat. Er hat 14 Tage damit rumgeflogen mit der dreifachen Zahl und hat wieder nichts gesehen und hat sie schlagartig alle abgebremst. Wir haben als höchste Zahl der Flugzeuge, die wir selbst dadurch festgestellt haben, dass die Leute einen Funkspruch abgeben, haben wir Anfang September 79 gehabt. Man kann da mit der zwei- bis dreifachen Zahl von Flugzeugen überhaupt rechnen, wenn nicht jeder diesen Funkspruch hat. Und wir haben dann Ende September erlebt, dass er nur 8 Flugzeuge hat. Er hat also eingesehen, dass ihn die Luftsperre nicht nutzt. Er hat dann eine Blockade hier eingerichtet. Und die Blockade hat die Luftwaffe wirkungsvoll dadurch angegriffen, mit den neuen zielansteuernden Bomben. Hat dadurch gute Erfolge gehabt. Er wird seine Blockadestreitkräfte nach dieser Erfahrung mit der Versenkung der Zerstörer auch hier zurückziehen. Also, er wird unter allen Umständen nun als dritte Lösung darauf kommen, uns dick mit Minen die Plätze zu verkleckern. Und dieser Maßnahme hier einen ganz großen Stil machen wird. Mit Sicherheit machen wird. Dieser Maßnahme müssen wir zuvorkommen, durch den Bau von Minensuchbooten und Räumbooten, Sperrlöcher. Tun wir es nicht, dann sitzen wir eines Tages in Löchern für mich raus. Man muss gelegentlich auch mal hören, was die Gegenseite sagt. Das ist immer ganz gut. Und unser Freund Churchill, der hat in seiner letzten Unterhausrede Folgendes gesagt. Ich habe dem Hause viele Mal erklärt, dass die größte Gefahr für uns seit Beginn des Krieges, seitdem die Invasion sehr viel ferner gerückt erschien, der U-Boot-Krieg gegen unsere Seewege und gegen die alliierten Schiffe überall in der Welt darstellt. Jetzt kommt das, was ich sagen wollte. Ich wiederhole, was ich schon immer gesagt habe, dass keinerlei Garantie gegeben werden darf dafür, dass diese günstigen Bedingungen des augenblicklichen U-Bootskrieges anhalten werden. Aber ich kann erklären, dass wir durch U-Boote nur dann besiegt werden können, wenn ein unentschuldbares Nachlassen der wissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten, die uns bisher zum Erfolg geführt haben, auf beiden Seiten des Atlantik eintrete. Damit kommt er zum Angelpunkt. Man kann jetzt nicht mehr mit Fäusten kämpfen, sondern man braucht Wissenschaft und braucht Technik. Wir sind im Sommer gescheitert daran, dass wir auf dem Hochrennsgebiet eben unterlegen gewesen sind. Wir müssen meiner Ansicht nach uns alle so quälen, dass wir vorausschauen, vorausdenken, mit welchen neuen kann der Gegner kommen und müssen dann bereits das besitzen, was ein Gegenschlag gegen das Mittel ist, damit es uns nicht so geht wie im letzten Sommer. Ich bin also der klaren Ansicht, der Tonari-Krieg ist kriegsentscheidend. Zweitens, der U-Boots-Krieg hat mit den jetzigen Mitteln hart zu kämpfen, aber er kann kämpfen, diese Schlacht. Drittens, die größte Lücke im U-Boots-Krieg, die Aufklärung, muss möglichst bald geschlossen werden. Alles Erforderliche ist in diesem Punkt getan. Viertens, wir werden im nächsten Jahr mit neuen Mitteln kommen und werden dann eine Blüte des U-Boots-Krieges sehen. Wir müssen jetzt alles in die Festung der U-Boote hineinstecken und vor allen Dingen in die Ausbildung, in die Erziehung und Durchbildung der Menschen, die auf die U-Boote kommen. Das ist das Beste, was wir noch besitzen. Eine Truppe, die in ihrem Angriffsgeist durch 45% bis 45% Verluste dieses Sommers nicht gelitten hat, die U-Boots-Waffe, die ist hieb- und stichfest. Wir werden die große Zahl der U-Boote werden wir mit sehr vielen jungen Menschen besetzen müssen. Die Jugend ist kein Fehler, wenn ein Kerl dahinter ist. Sie ist unbeschwert, sie ist gesund. Aber umso gründlicher muss die Ausbildung sein. Und umso wertvoller ist, dass wir möglichst wertvolles Menschenmaterial in die Kriegsmarine hineinkriegen. Kriegen wir das nicht, dann ist es unmöglich, einen so jungen Mann, der 3 oder 4 Jahre Soldat ist, nun über den Atlantik zu schicken in diese Räume und ihn den taktisch schwierigsten Kampf an so einem Geleit zuzubringen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich in der Werbung, und ich werde mit einer ganz großen zügigen Werbung für die Kriegsmarine kommen, unterstützen sollen. Jeder Wehrmachtsteil Milch muss für sich selber sorgen. Solange ich eine solche Truppe habe und solange ich die felsenfeste Überzeugung habe, dass wir grundsätzlich mit der U-Boots-Waffe richtig liegen, nämlich der Engländer muss immer mit Schiffen fahren und ich kämpfe U-Boot gegen Dampfer, also gegen Unleicht, das ist das Wesen meiner Ansicht nach bei der Sache, solange es unter keinen Umständen hier über die weitere Zukunft des U-Boot-Krieges fangen.